Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem allerersten Gaming Maniac Podcast. Ich bin der Chris. Ich bin der Arthur. Und ich bin der Micha. Und heute reden wir über das Thema PlayStation oder überhaupt besser über die Konsole PlayStation. Und ja, dann gebe ich da mal das Wort weiter an Arthur. Ja, PlayStation. Zuallererst möchte ich sagen, Micha. Gute Konsole. Definitiv. Deswegen reden wir auch heute über die PlayStation, über PlayStation 1. Später umbenannt von Sony zu PS1. Und Micha, wann hast du zum ersten Mal PlayStation gespielt? Wie bist du zum PlayStation-Spielen gekommen? Wann hast du die überhaupt gekauft? Also das allererste Mal, da habe ich meine PlayStation bekommen. Da war ich 13 und das war im Jahr 2000. Ah, schon, ja. Eigentlich schon relativ, eigentlich schon fast am Ende so der Ära. Ja, ja, die ist 96 angefangen, soweit ich weiß. Oder Arthur? 95, ja, du weißt es genau. In Europa und in Japan 94 war das. Und in Europa war es September. September. Also ich hatte auch das letzte Modell mit SCPH 9001. Aber das letzte Modell, wo... Aber da kannte nicht die PS1. Nein, nicht die PS1. Die dann später die, quasi wie heutzutage die PS2 Slim ist und dann die PlayStation 3 Slim ist, hat ja Sony schon da begonnen mit der... Ja, PS1, also die PlayStation kleiner zu machen, um die Produktionskosten zu senken. Dafür sieht die andere besser aus. Ja, die Original so, ne? Ja. Ja. Ja, also das ist auch schon, das Design ist auch eine Geschmackssache. Ich finde die PS1 jetzt nicht schlecht. Aber ist ohne Scheiß. Hat die PS1 einen Vorteil gegenüber der PlayStation, die zuerst rausgekommen ist? Hat die wie schnellere Ladezeiten? Muss man die nicht irgendwie hochkant stellen? Also, nee. Glaube ich nicht, oder? Der einzigste Unterschied war, glaube ich, damals bei der PlayStation 1, so wie ich das so mitbekommen habe, dass die PlayStation 1, wie wir heute wissen, haben wir noch zwei Kabel. Ein Netzwerkkabel, also so ein Netzanschluss, und einmal ein, also Stromanschluss, und einmal ein RGB-Anschluss. Also ein RGB-Kabel oder ein Komponentenkabel. Ja. Und die allererste PlayStation hatte das nämlich so, dass die Komponentenkabel schon drinne waren. Also die waren quasi, die Eingänge waren in der PlayStation drinne. Muss ich dir vorstellen. Ja, genau. SNES oder wie? Also das ist manchmal sowas, so wie bei zum Beispiel beim Fernseher, das sind Seiten, zum Beispiel diese Anschlüsse, wo man dann... Antennenanschluss. Diese Video-Out, so also Komponenten, wo man einfach nur so Komponentenanschlüsse da hatte. Und meinst du Chinch? Ganz normal. Ich glaube, so hießen die, glaube ich, oder? Also, die hatten dann eben so komischen drei Anschlüsse für ein für Audio und zwei für Audio, ja, und Chinch, ein für Chinch. Ein rot-gelb-weiß Kabel. Ja, genau. Ja. Diese drei Kabel. Und den hatte er ja hinten schon dran. Das heißt, du konntest nicht mehr so diesen komischen RGB-Anschluss mal machen, sondern nur so ein Chinch da. Ach. Das war. Ja, guck mal, also meine hatte weder so eine Schnittstelle für eine. Für den Explorer, weder auch so ein rot-gelb-weißes Kabelanschluss. Ja. Ne? Auf jeden Fall hatte sie mehr Anschlüsse, später wurde das alles wegrationalisiert. Ich weiß auch nicht warum, ganz ehrlich, das war ein doofer Schritt einfach, um solche Produktionsgrenzen noch weiter zu senken. Ja. Fand ich echt extrem doof. Komisch. Vor allem nervt mich, dass das letzte Modell, also jetzt nicht die PS1 selber, aber so das letzte Modell auch überhaupt keinen mehr diesen Anschluss hat, wo man diese Cheatcodes, also diese Adapters mäßig. Aber das hatte ich doch die CD gehabt. Mit ja, stimmt, das kam ja auch noch später, ja. Wo man noch nachträglich, glaube ich mal, noch Spiele speichern konnte. Ja, also war eine 8 MB-Memory-Card und wow. Da konnte man die ganzen Codes noch nachträglich einfügen. Das war ja ganz gut, aber bei mir habe ich die aus Versehen formatiert und dann ging gar nichts mehr. Aber zum Glück gab es da ein paar Codes schon vorgespeichert, wie für Resident Evil so super mega Schrotflinte. Ja, genau, wenn man dann so ein Bild lieber geil, ey. Oh ja, Resident Evil 2, wenn man so ein Bildchen reinschießen konnte und so. Ja. Ganzen Kopf weg. Oh ja. Genau. Was ich selbstverständlich noch hier erwähnen muss, selbstverständlich werden in diesem Podcast einige Titel fallen, die auf dem Index sind. Von mir aus kann man die vielleicht nennen, versuchen die vielleicht in abgewandter Form zu nennen. Quasi der eben erwähnte Titel Resident Weasel 2. Sonst kommt die böse Prüfstelle und macht meine Internetseite dicht. Das ist wirklich so und deswegen halte ich mich auch dran. Aber wir können es trotzdem umändern. Oder ich mache, also wir, mach entweder bereden wir einfach. Ja, wenn, dann kann ich das auch einfach beepen. Ja, weißt du, wie piepen beepen das einfach okay, weg. Okay, wir nennen das jetzt ab jetzt Resident Weasel. Resident Weasel 2. Und es fallen definitiv noch andere Titel und es macht ja nichts. Wir piepen das einfach weg. Aber nur indexierte Titel. Ja, ne? Titel, die auf dem Index... Wie Gears of Kra. Gears of Kra. Wir können auch... Wir können auf ganz normal den ganz schlechten deutschen Titel nennen. Zahnräder des Krieges. Oder genau, Zahnräder des Krieges. Aber die gehören natürlich nicht in dem PlayStation-Podcast. Ja, gut. Ja, das war jetzt ein Beispiel besser, ne? Genau, was ich noch sagen wollte. Die PlayStation... kommt ja von der guten Marke Sony. Sony hat ja eigentlich Walkmans damals gemacht, ist damit richtig abgegangen. Ja. Und der Bekannte von Sony Walkman war auf jeden Fall der Klassiker schlechthin. Genau. Und Micha, weißt du eigentlich, wie es zu der PlayStation gekommen ist? Nein. Also, oh mein Gott, ich wollte sie bestimmt irgendwie hervorheben gegenüber Kassettenmodulen. Das ist nämlich so. Da Sony und Nintendo damals kooperiert haben, weil der Super Nintendo einen Soundchip hatte von Sony, so hat sich Nintendo natürlich gedacht, dass sie in Super Nintendo ein CD-Laufwerk mit einbauen, quasi als Add-on oben drauf oder unten drunter. Und die haben sich natürlich zerschritten, Nintendo und Sony, wie Nintendo das immer wieder macht. Nintendo macht das immer, die streiten und dann entwickeln andere Entwickler was anderes. Und ja, und dann ist Sony hat dann gesagt, okay, wir scheißen auf Nintendo, wir nehmen das Konzept von diesen CD-Laufen und basteln unsere eigene Konsole und naja, haben ihre eigene erste Konsole gemacht und natürlich ein voller Erfolg sofort beim ersten Mal gewesen. Und kann sich dann einer von euch beiden noch an die ersten Titel erinnern, die auf der PlayStation erschienen sind? Oh ja, auf jeden Fall an einen. Und zwar Ridge Racer. Ja, da können wir... 442 Soccer. Also ich glaube, das ist ein Titel, der ein bisschen später gekommen ist. Sicher? Ja, doch. Final definitiv. Fantasy 9. Ja, doch. Doch, definitiv. 9? 7. Kam auch 2000. Ja, aber... Mehr. Aber doch nicht... nicht als allererste Titel. Ja, ja, nee, das war jetzt auch nur so ein richtig schlechter, mieser Gag. Achso. Nee. Gott sei Dank hast du nicht vor Zugzocker gezockt, das war echt... Da kommen wir noch. Okay. Wenn wir schon anfangen, dann würde ich mal kurz eingehen, die Launch-Titel, was da noch vielleicht waren, so die ein oder anderen vielleicht mitbekommen haben. Bei der PlayStation 1 waren ja Ridge Racer, Tekken, war auch nicht ein großes Spiel. Tekken. Kennt einer noch von euch Battle Arena Toshinden? Ja. Toshinden 1? Boah, ich glaube, das ist was... Ja, das sind alles ganz alte Kamellen. Das sind richtig alte Kamellen. Zu Ridge Racer würde ich noch gerne was sagen. Ridge Racer war ganz ehrlich einer meiner ganz allerersten PlayStation 1 Spiele. Also ein Ridge Racer, Revolution auch die Fortsetzung und Tekken 2, muss ich gestehen. Aber ich habe Tekken 1 auch schon gespielt und war von der Grafik damals echt der Shit. Also mein allererstes Spiel, was ich auf der PlayStation hatte, das war Tekken 3. Das ist richtig abgegangen. Oh, ja. Ey, Tekken aber 3 immer, war doch... Also PlayStation muss man anfangen mit Tekken. Oder und? Allgemein mit Kampfspielen, finde ich. Ja, okay. Fangen wir mal einfach mit dem Kampfspiel an. Okay, wenn man Kampfspiele quatscht und dann sagt man Tekken, dann fällt nicht gerade mit knackig schnell, weil wenn man das allererste Tekken heute ansieht... Tekken 3, ich rede von Tekken 3. Ja, ich meine jetzt Tekken allgemein. So, als wenn wir schon bei Kampfspielen reden, wir auch über Urvater und das ist Tekken und das ist... Echt, wenn man es heute noch reinzieht, das ist echt voll der... Kannst du vorspulen, das ist trotzdem nicht schnell. Also, das war damals schon langsam, recht langsam. Es sah einfach nicht ganz gut aus. Aber das war ein Spiel, genau wie Ridge Racer. Diese beiden Titel waren auf den Arcade-Automaten in Japan, waren sehr erfolgreich, haben dann den Sony auf die Playstation gebracht. Und sind da damals voll abgegangen, wie Schmitz hat. Und das sind auch die einzigsten Titel, die ich noch kenne, von damals, vom Launch. Okay, und Wipeout, muss man sagen, die es bis heute noch gibt. Also es gibt ganz wenig Spiele, die bis heute noch das richtige Fanbase haben, wie diese drei, so Tekken, Ridge Racer und ja. Und Resident Evil. Aber das ist auch kein Launch-Titel gewesen. Achso, das ist ein Launch-Titel. Launch-Titel, ja, es waren so die drei großen. Ja, da gab es noch diverse andere Vertreter, aber das sind jetzt nicht so, die ganz groß waren. Arthur, viele fragen sich jetzt, was ist ein Launch-Titel? Also ein Launch, das auch nicht. Echt nicht? Nein? Nein, ganz ehrlich nicht. Launch-Titel sind, wie der Name eigentlich schon sagt, so Spiele, die zum ersten Mal erschienen sind. Also, wenn du dir eine neue Konsole kaufst, wenn deine neue Konsole rauskommt, dann hast du Launch-Titel. Also die ersten Spiele, die sofort am ersten Tag beim Verkauf dabei sind. Beginning-Spiele. Ja, die Launch-Spiele. Ja, also. Das sind immer Launch-Spiele. Okay. Titel. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass du es nicht kannst. Nein, kann ich jetzt nicht, den Begriff. Wie jede Konsole bei der 360, Xbox 360 waren ja auch, glaube ich, die Konsole hatte, glaube ich, 15 Launch-Titel. Da war Perfect Dark Zero dabei. Ja. Perfect Dark war? Zero? War auf der Xbox 360? PlayStation? Oh. Nein, ich war jetzt nur auf der Xbox 360. Achso, kurz sagen. Erstmal war es so ein N64-Spiel und dann war es so doch auf der Xbox, ne? Ja, auf der 360, genau. Ja, das hat sich alles irgendwie und so... Und ich glaube, einige Leute warten immer noch auf ein Perfect Dark 2, weil Perfect Dark Zero, glaube ich, nicht die meisten Leute zufriedengestellt hat. Aber egal, kommen wir zu PlayStation. Ja. Und Kampfspiele hatte ich jetzt Battle Arena Toshinden, muss ich sagen. Fand ich besser als Tekken. Fand ich persönlich viel cooler, weil, ich weiß nicht, die Grafik war viel cooler. Vor allem, was man auch der PlayStation sagen muss, PlayStation war die erste Konsole, die mich von der Grafik voll umgehauen hat. Ja. Weil damals hast du, also ich war Nintendo-Kind, ich habe Nintendo sehr viel gezockt. Ich habe zwar einen Kollegen gehabt, der hatte Super Nintendo, das war voll geil. Ich musste immer zugucken, wie er Street Fighter 2, ich habe nicht mehr zugucken, ich habe auch Street Fighter 2 gezockt. Ich habe hier Mario Kart gezockt, ich habe Mario World gezockt und ich habe tausend andere Spiele, Super Tennis gezockt und so weiter, F-Zero und Zelda, habe ich alles mitbekommen, alles auch mal gezockt. Aber ich muss gestehen, wenn man Super Nintendo damals gezockt hat, also mitbekommen hat, wie man zockt, oder selber im Besitz einer nur einer Nintendo hatte und Mega Man und Probotector, meine ich, hat Probotector ist der deutsche Titel von Kontrast. Und der ist auch indiziert. Ja, in Deutschland, ja. Das ist echt voll komisch. Das ist so Rambo-Typen sind. Ja, genau, das hat man ja später, ich glaube, das habe ich nur noch nicht erkannt, da hat man ja später von diesen Soldaten, ne, diese Typen hat man einfach Roboter gemacht und in Deutschland hat man, quasi in Europa hat man das Probotector genannt, wie eine bestimmte Klinge, die Protector fast so heißt. Ach so. Weil, wieso, wenn das indiziert ist, warum kann man das auf der Xbox runterladen? Ja, das ist ein Arcade-Automat, ist nicht der. Das ist nicht die Version, die auf den NES gekommen ist. Auf den NES ist... Die brutaler oder was? Nee, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist einfach so... Das lag, glaube ich, einfach nur an Nintendo, weil Nintendo hat ja irgendwie alles, was irgendwie nicht irgendwie, mit der Familienscheiße da ankam und so, das haben die alles nicht. Vor allem irgendwas, wo Menschen abknallen und so, das geht gar nicht. Und das sah schon ziemlich cool aus, wo du Soldaten abgeknallt hast. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch wieder zurückkommen. Ich sag mal so, ich beschließe mal jetzt ganz kurz. Wir machen definitiv einen Podcast über die coole Super Nintendo und da kommen definitiv ein paar geile Spiele raus. Und da aber wir sollten erst mit diesem Podcast zu Ende kommen. Ja, genau. Das ist jetzt ernst, denke ich mal. So, und wo bin ich? Wir waren gerade bei Kampfspielen, Battle Arena Toshinden war besser als Tekken 1. Genau, es war jetzt einfach nur geil aus, es sah einfach viel besser aus. Vor allem, wenn du das erste Mal PlayStation gesehen hast, da hat es noch, jeder Käufer einer PlayStation hat noch eine geile Demo-Disc dabei. Und da ich ein recht früher Käufer der PlayStation war, da hatte ich noch so Spiele wie Wipeout Crash Bandicoot. 1, Crash Bandicoot 1. Ja. Und da waren so viele geile Demos drauf und ohne Scheiß sind mir die Augen weggeschmolzen. Ich dachte, wo bin ich hier? Das ist der krasse Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn man Nintendo gesehen hat und dann siehst du 3D-Grafik, das war eine andere Welt für mich. Das war einfach, weiß nicht, das war die Offenbarung. Vor allem damals war die PlayStation recht teuer, muss man es gestehen. 600 Mark, ne? Boah, ja, ich glaube so in Drehung, 600 Mark. Also, ich habe die für 500 gekauft. Ich habe meine gekauft, die war ganz neu dann. Und das allerletzte Modell für 250 Mark. Boah, das ist ein Schnäppchen eigentlich, oder? Ja, also für das neueste Modell, ne? Obwohl, da war doch schon die Dreamcast, glaube ich, wieder draußen, oder? Oder ein Jahr später kam die? 2000, ja, doch, ne? 2000, ja, doch, passt. 99, 2000. Ne? Genau. Ja, genau. Aber ich muss auch gestehen, in der Zeit, wo auch die PlayStation war, kam auch der Sega Saturn. Und das war, die habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen, die Konsole. Aha. Sega Saturn habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass es die N64 gab, die auch nach ein paar Jahren auch eingestampft wurde von Nintendo, weil, naja, als die PlayStation hat allen anderen Konsolen, die Sega Saturn und der N64, den Rang abgelaufen lassen, aber ohne Scheiß, dass Nintendo nach der N64 so gefallen ist, das hätte ich nie gedacht. Also ich muss sagen, ich hatte damals eine N64. Hattest du die vor der PlayStation? Genau, ich hatte erstmal eine N64 und anschließend habe ich noch eine PlayStation bekommen. Zwar konnte die PlayStation jetzt bei einigen Spielen nicht mit der N64 mithalten, aber die PlayStation hatte einfach viel geilere Spiele, die mehr Bock machten. Ey, das war der Punkt. Ohne Scheiß, war im Kaufhaus immer und dann habe ich immer so ein bisschen geguckt und dann habe ich N64 habe ich immer am Stand gesehen, man kennt das selber, man sieht am Stand und sieht dann plötzlich so ein Spiel und da habe ich ein Fußballspiel gespielt, was ISS Pro, habe ich auf dem N64 gesehen und dann habe ich parallel daneben habe ich die PlayStation-Version gesehen und ich bin sofort an N64-Joypad dran gegangen, weil es sah so geil aus. Man kann sagen, was man will, aber die N64 vom rein technischen Standpunkt her war die immer besser als die PlayStation. Doppelt so viel und hat die doch an. Aber ja, die 64, N64 hatte, ich glaube, ja, 64, 32. Ja, ist nicht nur Bit, das hängt auch vom Prozessorleistung. Die PlayStation hat irgendwie 31 MHz oder 32 MHz und die N64 hat 94, glaube ich mal, fast 100 MHz hatte die Kiste. Aber das einzige Problem, was wir hatten, waren ja immer diese Modulen. Ne? Ja, Modul, genau das Modul war nervig, weil man konnte nicht einfach so ein fettes Spiel reintun. Das einzige bekannte Spiel, was ich kenne, ist, glaube ich, Resident Weasel 2. Kam auf der N64 raus. Ja, kam auf der N64 raus. Diese ganz hässliche, potthässliche Kacke, ne? Boah. Und die haben es geschafft. Das war eine richtige Arbeit. Das ganze Spiel, also mit Kennedy und Claire, das ganze Spiel, beiden CDs, auf das eine Modul reinzuquetschen. Mit Videosequenzen, aber das Problem muss man sagen. Aber die Videosequenzen sahen nicht ganz so gut aus wie auf der PlayStation. Aber es war schon. Naja, ich muss sagen, war schon gar nicht mal schlecht für N64. Die Texturen wurden ja richtig runtergesetzt von der Qualität. Ja, es sah ein bisschen verwaschener aus, aber die Figuren sahen, glaube ich, ein bisschen glatter aus. Weißt du, N64 hat allgemein so ein bisschen. Zwar nicht Pixel, aber sehr, sehr glatt, so alles. Sehr kantig und sehr glatt. Kantig, vor allen Dingen kantig. Wenn man sich so Zelda vorstellt. Oder so Mario, so. Wenn er aber es sah, ich sag mal so, es sah geil aus, meiner Meinung nach. Also wenn du weg daneben eine PlayStation hast, dann sah alles so ein bisschen pixeliger aus. Ja. Aber ich muss gestehen, wenn ich mir die PlayStation anschaue, schaue mir immer so Final Fantasy an. Videosequenzen und vor allem auch so Spezialattacken und so. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie sowas auf der N64 aussehen könnte. Haben die auch niemals ausgeschöpft, ne, diese Qualität, was sie eigentlich zu bieten hätten. Ja, ne? Die N64 wurde, ja, ich glaube mal, Zelda ist einer so, der ganz großen Titel, vielleicht eines für dich bekannt, Conker. Ja. War auch von Rare, war auch sehr geil. Also und Perfect Dark und das Goldene Auge war auch sehr cool auf dem N64. Ja, das habe ich auch gehabt, oder habe ich immer noch. Behalte es ohne Scheiß, das ist eine Rarität, das ist so geil. Teuer, das Game. Das hat sich damals für 7 Mark gekauft. Ein Kollege von mir hat das immer noch und der mag das Spiel nicht so sehr. Vor allem der Multiplayer-Mode war. Vor allem der Multiplayer-Mode war richtig geil. Das Problem ist, dass voll Spaß. Ohne Scheiß, das müssen wir wieder mal spielen. Packen wir raus, machen wir mit Männerabend. Machen wir. Boah. Machen Problem wir. Ist nur, wenn man kackt, so ein richtig. Und Mario Kart. Controller hat, dann kann man das Spiel nicht spielen. Aber wir sind beim PlayStation-Podcast hier. Ja, wollte ich nur so am Rande sagen, dass die Technik auf Nintendo. Das ist mal wiederum ein Vorteil gegenüber der PlayStation. Bei S64, die haben mehr Wert darauf gelegt, auf Multiplayer Spielspaß, ne? Mit mehreren Leuten einfach mal so. Ja, das Konzept war einfach bei Nintendo familienfreudiger, würde ich einfach sagen. Ja. So Diddy Kong Racing, Mario Kart, Goldenes Auge. F-Zero. Ja, boah, F-Zero, Mann. Zu viert. Boah, dann. Vor allem F-Zero hat mich geflasht, dass er. Das lief butterweich, das Ding. Sah eigentlich gar nicht mal schlecht aus und hat, glaube ich, 30 Fahrzeuge auf dem Bildschirm, aber es lief butterweich und ging voll ab. Aber wir reden von F-Zero X, ne, wie heißt das? Ja, F-Zero X. Ja. Ich hab F-Zero und F-Zero X. F-Zero ist aber auf SNES, ne? Also, weiß nicht, fand ich super geil. Ich habe das jetzt, ich habe das einzige F-Zero, was ich jetzt habe, ist auch noch auf der GameCube. F-Zero GX. Ich glaube, das ist noch krasser als F-Zero X, aber es ist verdammt schwer. 10.000 km um die Ecke dann. Ja, aber es geht, also es ist noch schneller als F-Zero X, noch schneller, aber genau noch schwerer, muss man sagen. Also das ist noch was anderes. Auf jeden Fall, die Technik war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auf der N64. Aber auch die PlayStation, fand ich, hat auch sehr gute Sachen abgeliefert. Doch, die hat, also ich muss sagen, die PlayStation hat alles ausgeschöpft, was sie hatte. Ja, wobei man definitiv. Das von N64 nicht sagen konnte. Wenn man sich Cruisen zum Beispiel anschaut. Oh, also man sieht einen Unterschied zwischen Cruisen und Zelda Majora's Mask. Okay. Da muss man auch dieses Extension Pack reinpacken. Und wie nennt sich das? Extension Pack? Expansion Pack auf jeden Fall. Ach, Expansion Pack. Ja. Dann sah die Grafik echt fett aus an einigen Stellen, muss man sagen. Ja, doch. So, weil der Expansion Pack macht ja Auflösung. 128 macht das dann, ne? Ja, also macht die Auflösung wird hochgedreht. Und das war, glaube ich, so ein Knickpunkt, weil es gab ja auch Spiele wie Perfect Dark, auch eine Rarität. Wenn man die mit Expansion Pack gezockt hat, das Spiel sah so gut aus am Ende. Das war, glaube ich, eines der bestaussehendsten Spiele mit Conker eingeschlossen. Und dann, Alter, ohne Scheiß, wenn du das mit Expansion Pack gezockt hast, das war nur noch am Zuckeln. Das hat nur noch geruckelt. Es sah aber verdammt geil aus. Aber es war nur noch am Ruckeln. Ja. Also die N64, es gab die paar Entwickler wie Firma Rare, die auch das Goldene Auge, Conker und Perfect Dark gemacht hat, die waren einfach die Kings darin, die konnten mit der Hardware richtig umgehen und auch Nintendo selber mit Zelda, die richtig mit umgehen konnte, Ocarina of Time und Majora's Mask. Capcom, sage ich nur. Capcom. Turok? Nee, das war Acclaim. Das war Acclaim. Acclaim, ja. Turok 2, ey. Super Spiel. Aber egal, die PlayStation. Ja, die PlayStation. Entwickelt sich. Nein, es ist gut, dass wir auch mal die Konkurrenz mal kurz beleuchten, weil ich habe ja einen N64 zum Beispiel jetzt nicht gehabt. Ich habe jetzt wirklich eine Nintendo vorher gehabt und davor noch Commodore 64 Plus und so weiter und so fort. Ich bin noch alte Schule. Also ich hatte mal eine N64 gehabt und ich muss sagen, ich habe nie wirklich ein Spiel von Anfang an bis zum Ende durchgezockt. Auf der N64. Ja, das kam nicht dazu. Also man hat bei Mario mal 70, 80 Sterne geholt oder so. Da hat man auch wieder keinen Bock mehr, weil man war gefrustet von den ganzen Vor allem Level. Irgendwann auch bei anderen so Spielen, zum Beispiel sowas wie Zelda oder so. Das war auch stellenweise bei mir auch schwer. Ja, vielleicht lag es bei mir damals nur so daran, weil ich zu jung war einfach dafür, um ein Spiel richtig durchzuzocken. Oder einfach die andere Zeit haben einfach die Luft verloren. Das war bei PlayStation-Titel nicht so. Ey, ohne Scheiß, weil PlayStation hatte so ein ganz neues Image, muss man sagen. Schon, Das Image war einfach nicht mehr so dieses Nerd-Sein, weißt du, wo einfach nur Leute mit Brille und so davor sitzen, weißt du, diese typische Nerds. Das heißt, irgendwie so frisch und modern und für junge Leute einfach so auch ein bisschen erwachsener ist. So. Es ist nicht mehr so dieser kindischer Scheiß mehr gewesen. Das war ein bisschen erwachsener und cooler. PlayStation war einfach cool, muss man sagen. Das war einfach eine komplett neue Zeit. Sony hat exakt unsere die Generation, wo wir jetzt sind, hat exakt den Zahn der Zeit getroffen und das war einfach geil. Ja, ich glaube, es lag auch daran, warum, dass die PlayStation ein bisschen vorangetrieben worden ist, dass man da ein paar Spiele auf unlegalen Wege vor allem konnte. Vor allem später. Ja, das ist auch ein ausschlaggebender Punkt, weil Sony, PlayStation hat sich auch deshalb ziemlich gut verkauft, weil es war einfach, Spiele zu kopieren, weil gerade das war auch der Anfangszeit der Brenner für PCs und es war auch total easy, mal Spiele zu brennen. Also, da ist man schon rübergegangen und und dann hat man eine Videothek ausgeliehen und zack, zack, und dann hat man geguckt, ach ja, leih ich mal 3 Spiele aus und dann guckst du, wie cool das ist, ist gut, wenn nicht, dann bringst du es sofort wieder weg und auf jeden Fall, kopierst. Sowas haben wir natürlich nie gemacht. Das war natürlich ekelhaft und schlecht und sowas mögen wir nicht, aber Sowas ist halt immer gewesen und das haben wir so gehört, dass es mal so gemacht worden ist. Das ist ganz, ganz ekelhaft. Sowas. Selbstverständlich haben wir nur Originaltitel zu Hause. Nur Originaltitel. Mhm. Haben wir auch nur gespielt. Ja. Nur Originaltitel. Und ja, genau. Was ich auch noch sagen muss, was mir auch an der PlayStation sehr geil gefallen hat, PlayStation hat, man muss auch wieder zu N64 sagen, N64 hat einen Analogstick eingeführt. Aber die PlayStation, fand ich, hat den Analogstick erst perfektioniert. Analogstick? Ja. Du redest von, also nicht Steuerkreuz, richtig Analogstick, ja? Analog. Die hat den perfektioniert. Ja, ja, also. Ich finde den richtig scheiße. Also, die alte, ohne Scheiß, wenn man, man kann jetzt sagen, über die du willst jetzt bestimmt auf PlayStation 3 drauf gehen, eingehen, ne? Ja, aber PlayStation 3. Aber ich muss sagen, wenn man den Analogstick auf N64, den fand ich ganz cool und so. Der war mittig, der war einfach der, gut. Der war gut, seitlich. Ja, okay, aber ich weiß nicht, ich habe ja schon recht früh, als ich von Play, Analog die ersten Spiele rausgekommen sind, waren Ape Escape. Das war auch ein Spiel, was konntest du nur mit Analog-Stick spielen. Da spielst du einen kleinen Jungen, da musstest du Affen fangen mit Netz. So, da konntest du nur mit Analog-Stick spielen. Das hat mich voll aufgeregt, weil ich hatte eine Demo-Version und ich wollte mal spielen. Da steht dann, ja, kannst nicht spielen, weil du keinen Analog-Stick hast. Ich so, Analog-Controller, ich so, verwirrt. Okay, da bin ich extra Wochen später in ein Geschäft gefahren, hab mir eins gekauft. Und ich muss sagen, mein Analog-Stick fand ich viel besser auf den N64 als auf der N64, also auf der PlayStation. Vielleicht liegt es auch daran, dass du niemals eine N64 hattest. Ja, aber weiß nicht, mit dem Analog-Stick, das hat ja Sony in PlayStation 2 auch benutzt, das fand ich auch geil. Das PlayStation 2 Controller ist immer noch für mich viel besser als der PlayStation 3 Controller. Warum? Das ist nur das gleiche. Nein, ist das nicht. Ist es nicht, muss ich verstehen. Die R2-Tasten. Die R2-Tasten sind zwar sensibler, finde ich, rein theoretisch müssen die eigentlich besser sein. Für Rennspiele zum Beispiel. Für Rennspiele, aber ich weiß nicht, bei Rennspielen finde ich zum Beispiel der 360-Controller ist perfekt nahezu. Der ist perfekt, der und Controller. Vor allem auch das mit einem Analog-Stick ist beim 360-Controller perfekt gelöst. Weil vor allem, du hast diesen einen, wo man sich bewegen konnte, da wo man das eigentlich immer mit dem Steuerkreuz gemacht hätte, und den anderen zum Umgucken, wo der eigentlich auch perfekt einfach da ist. Der Analog-Stick, der rechte Analog-Stick, der ist. Ich finde, der 360-Controller war einfach der optimale Controller, bis auf das Steuerkreuz. Das war yes. Echt. Also ich weiß nicht, ich konnte mich bei der PlayStation niemals an diesen Analog-Stick gewöhnen. Erst zu Zeiten, als ich mir jetzt eine PS3 zugelegt habe, und das zwangsweise gemacht werden sollte bei einigen Spielen, weil man mit Steuerkreuz gar nicht mehr spielen kann heutzutage. Und GameCube. Ja. Und GameCube war nur mit Analogstick, also schon. Ja, nein, ich meine jetzt, ich rede jetzt von PlayStation. Also bei PlayStation ist nämlich dieser Analogstick so ein bisschen, also wie man sieht, welcher Daumen gerade bedient wird, entweder rechts vom Daumen oder links vom Daumen. Ne? Bei der, ja, was natürlich ein bisschen doof ist, einfach gelöst, dass er einfach zu nah in der Mitte ist. Die, ja, also das die, ist das Problem, weißt du? Ja, das ist, ja, aber ich muss so komisch greifen und das ist nicht direkt mittig. Genau, ein Analogstick muss für mich über einen Daumen sein. Ja, über den Daumen. Das hat auch, finde ich, auch die 360 perfektioniert. Ja, das ist wo auch 360 erfordert der perfekte Controller. Ja, ist von der Belegung, ist nicht zu viele Knöpfe, nicht zu wenig, alle Knöpfe sind sehr gut verteilt, alle. Und weiß nicht, der liegt einfach perfekt in der Hand. Das Einzige, wo man meckern kann auf der 360-Controller, ist natürlich der Steuerkreuz. Der ist einfach, der ist einfach zu schwammig. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne Beat'em'up spielt, also Kampfspiele, und das funktioniert einfach nicht damals. Guck, genau, das ist sehr gut. Also. Das ist nämlich das, was ich bei der PlayStation nicht so gut finde. Weil bei der das ist genau das gleiche wie mit der Xbox, mit dem Xbox-Controller. Also der Xbox-Controller hat dieses Steuerkreuz da, wo die PlayStation den Analogstick hat. Also auch so komisch links vom, also vom, ich meine rechts vom linken Daumen. Aber Gott sei Dank muss man sagen, bei der 360, dass der Steuerkreuz meistens für, sagen wir, bei Ballerspielen wie Zahnräder des Krieges, für Waffenauswahl, glaube ich, mal ausgewählt wurde. Oder, ja gut, oder Resident Evil kannst du schnell Zugriff machen, ne? Ja, Resident Evil 5 oder so. Resident Evil 5 ist ja nicht indiziert. Aber der zweite Teil ja nur. Und ja, aber Resident Weasel ist ja, da Resident Evil 2, da konntest du nicht mit Steuerkreuz auswählen. Ja, okay. Achso, ich dachte, wir indizieren dann komplett den ganzen Titel. Nee, nein, nein, nein. Der zweite Teil und Resident Evil Code Erika ist auch indiziert. Achso, okay. Nur die beiden Titel. Und den Rest vom Fest kannst du dir. Aber keine Angst, Teil 3 kommt ja auch noch gleich. Aber nicht die US. So, wenn wir schon, ja, genau, die Diskussion allein finde ich schon, das ist sehr, sehr interessant, weil gerade Analogstick, ich weiß nicht, ich fand den richtig cool, aber was mich genervt hat, war jetzt bei dem PlayStation 3 Controller, muss ich auch Sony dafür schlagen, dass der Analogstick zu hoch ist, der ist einfach zu hoch angesetzt. Denn du musst dir mal anschauen, den alten PlayStation 1 Controller und der PlayStation 3 Controller, die Analogstick liegen einfach zu weit oben. Wie sind die unterschiedlich? Die liegen wirklich, da liegt wirklich so ein halber Zentimeter oder so, ist da oben drüber. Der wirkt einfach sehr komisch. Bei Spielen wie Uncharted zum Beispiel oder Uncharted 2, das ist perfekt. Ich muss gestehen, das ist perfekt, da habe ich auch nicht gemeckert. Aber bei Ego-Shootern, wie bei Killzone oder jetzt bei anderen PlayStation 3 Spielen, Ego-Shooter, da nervt mich das, weil der liegt ein bisschen zu weit oben. Das ist irgendwie nicht so toll, das gefällt mir nicht. Und das war beim PlayStation 1 Controller viel besser. Also ich finde, also deswegen, ich habe mir immer eingebildet, dass die gleich wären, die Controller, und ich einfach nur aus dem Grunde mit dem PlayStation 3 Controller besser umgehen kann, weil ich jetzt einfach damit umgehen muss. Aber ich wusste gar nicht, dass der wirklich unterschiedlich ist. Ich habe mir nie das genau einfach mal so verglichen. Aber das könnte sein, warum ich dann mit dem PlayStation 3 Controller einfach besser handeln kann. Ne? Wow. Also ich dachte eigentlich wirklich immer, dass ich mich jetzt einfach nur daran gewöhnt habe und vorher niemals damit konnte. Echt? Ja. Also, nee, das ist mir jetzt aber neu, das wusste ich echt nicht. Ja, ich glaube, morgen gucke ich mir die Dinger einfach mal an. Ja, ich kann die gleich mal zeigen, was ist wirklich ein Unterschied, das ist ja kein... Apropos, genau. Controller vom PlayStation, der allererste, der hat ja mal analog gehabt, ne? Hast du ja schon. Ja, genau. Ja, ja, der alle, genau, das ist. Die waren nicht mal. Ja, ich hatte leider Gottes zwei davon, aber die hatten nicht mal Vibration, die hatten gar nichts, aber ich fand das trotzdem geil. Weißt du, der ohne Analogstick Controller, der war eigentlich, der müsste man sagen, das war die Perfektion an sich, das war alles, das war einfach nur geil. Da hat jedes Spiel funktioniert damit, meiner Meinung nach. Ja. Da hatte man auch keinen Analogstick vermisst, oder? Nee, weißt du also, was? Das war weil der Steuerkreuz war perfekt, da war alles perfekt, das war im Großen und Ganzen war er perfekt einfach so. Aber dann kam natürlich die N64 und da musste natürlich Analogstick rein und da musste Sony natürlich nachziehen, da kam auch der Analogstick rein. Die Spiele haben sich ein bisschen verändert, haben viel sehr oft auch den Analogstick benutzt. Ich weiß noch, Final Fantasy 7 kann ich bis heute nicht mit Analogstick spielen und das ist sehr krampfhaft heutzutage mit Steuerkreuz zu spielen, Final Fantasy 7. Und wenn man Final Fantasy 8 spielt mit Analogstick, ist es viel, viel feiner. Habe ich nie mitgespielt. Ich habe immer mit Steuerkreuz. Immer mit Steuerkreuz. Ohne Scheiß. Ich bin schon genervt, dass diese rote Lampe immer anblinkt. Ohne Scheiß. Automatisch. Immer direkt aus. Versuch das mal. Heutzutage Final Fantasy 7 mal mit Steuerkreuz zu spielen. Dann nervt. Und dann Final Fantasy 8 oder so, oder 9 mit Analogstick. Da merkst du sofort so, das wirkt ein bisschen komisch so mit Steuerkreuz. Das ist auch eine Gewohnheitssache. Wir haben uns einfach extrem gewohnt an Analogsticks. Na, ich war immer Steuerkreuz-Fan. Echt? Ich war sehr lange Steuerkreuz-Fan, bis ich ins Jahr 2007 kam und dann habe ich mir eine GameCube zugelegt. Und dann habe ich einfach mit Analogstick umgehen müssen. Und das einzige Problem, was ich immer in Steuerkreuz hatte, war immer, gerade bei Kampfspielen, du hast die ganze Zeit immer so Tricks versucht und irgendwann nach ein paar Stunden, dann war dein Finger so wund. Ja. Und Outrun, vor allem wenn man heute, damals hat man noch Outrun-Spiele ohne Analogstick gespielt, weil da hat man immer so ganz fein mit drauf gehämmert, so mit dem Finger so auf Analogstick, so ganz leicht, so blip, blip, das ist immer so ein bisschen mehr nach rechts lenkt und mehr nach links. So. Ja. Heutzutage, wenn du zum Beispiel, auch bestes Beispiel Forza 3, da kannst du echt so fein das abstimmen mit deinem Analogstick, wie du lenken kannst, vom Feinsten, also ohne Scheiße, 30 Controller, der beste Controller auf der Welt. Also vor allem hinten Gas geben, perfekt, Forza 3 ist das beste Beispiel dafür, dass man perfekt dafür geeignet ist, einen Controller für ein Outrun-Spiel und so. Ja, aber ich habe mir wirklich damals mit Steuerkreuz die Finger am Mund gehalten. Boah, ja, das Mund ist echt schlimm. Spielt. Aber heute noch, wenn ich so alte Spiele raushole, zum Beispiel SNES und so, am nächsten Tag, wenn ich bei der Arbeit bin, merke ich richtig so, boah. Mein Finger tut mir weh. Und dann hat, als ob die angeschwollen wären. Und dann hatte die PS2 das große Problem gemacht. Die hatten die ersten Controller, glaube ich, die waren dann irgendwie, die hatten nicht diese sandige Körnung oder so oben drauf, sondern die hatten richtig glatt. Und wenn du dann da irgendwas drauf gedrückt hast und da hat es richtig Schweiß am Finger, dann konntest du gar nichts mehr eingeben. Das ging gar Warte, nicht. Warte, ja, genau, meinst du beim Steuerkreuz oder Analogstick? Beim Steuerkreuz. Achso. Steuerkreuz, wir reden vom Steuerkreuz. Ja, ich dachte beim Analogstick ist ja oben auch meistens dieses zum Ab, was, so ein bisschen rauer und ein bisschen. Drauf, ne? Ja, genau. Ist ein bisschen rauer. Ja, aber es ist so, wenn man so eine glatte Fläche hat und dann ist man gerade irgendwie beim Endgegner, da hat man immer so schweißige Finger. Vor allem, wenn man da so spannend ist oder so. Ja, vor allem, so wenig Energie. Vor allem, der Endgegner dafür sehr viel. Ja, was ich auch noch anschneiden möchte, das hat auch die PlayStation eingeführt, glaube ich mal. Wenn nicht, dann schlagt mich alle. Endgegner? Nein, Endgegner ja. Nein, aber ich meine Memory Cards. Ja. Memory Cards, glaube ich, waren auf der PlayStation neu. Und ich muss gestehen, ich hatte eine PlayStation damals, hab die bekommen, war total glücklich. Yeah, voll geil. Und hatte auch die ersten Spiele wie Tekken und so. Und ja, Ridge Racer. Aber dafür habe ich jetzt kein Memory Card gebraucht. Und ich wusste gar nicht, dass man sowas hat. Weil wenn man aus der Nintendo-Ecke kommt, da hat man vielleicht Nintendo oder Super Nintendo, wo vielleicht auf Cartridges, auf diesen Karten, also Spielmodul, gespeichert wurde. Genau. Da hat man jetzt keine Gedanken gemacht um Memory Card. Und plötzlich kaufst du diese Kiste und man braucht plötzlich die Memory Card. Man verbraucht ein Spiel, einen Block oder so. Dann spielst du das Spiel und dann denkst du, okay, ich brauche keine Memory Cards. Ne? Aber spielst das Spiel, dann musst du immer wieder von neu anfangen. Ja. Vor allem bei Tekken habe ich das immer gemerkt. Und ich verliere alle Charaktere, dann musst du immer was neu. Dann merkst du, okay, ich spiele jetzt zum Spiel zum 20. Mal durch, habe alle Charaktere freigeschaltet und dann machst du Konsole aus, machst wieder alle Charaktere weg oder musst du die ganze Prozedur. Aber es war irgendwie voll interessant, weil das ist irgendwie so ein bisschen was von damals hat. Das hatte was von damals. Weißt du, du hast ein Spiel angemacht, einfach nur aus Spaß, einfach nur gespielt. So, ich will dem bis zu dem Charakter freischalten und die Sequenzen anschauen, die Videosequenzen. Und das war einfach voll cool damals. Aber dann als das erste Spiel, wo ich eine Memory Card brauchte, war Driver 1. Ich glaube mal, das ist ein guter Einstieg, finde ich. Ja, ins Rennspiel-Genre, ne? Ja, so allgemein Rennspiel, bisschen Action und so. Ich habe Driver 1 damals, war mein erstes Spiel, wo ich eine Memory Card unbedingt gebraucht hatte. Und ich habe wahrscheinlich öfter schon die Story erzählt, aber ich wiederhole die nochmal für die ganzen Zuschauer da draußen. Denn Driver 1 habe ich bekommen, hab's gespielt und ich hab's, glaube ich, eine ganze Woche angelassen ungefähr. Hab's die Konsole nie ausgemacht, weil ich keine Memory Card hatte und konnte nicht speichern. Quasi, wenn ich die Mission fehlgeschlagen habe, war Gott sei Dank nochmal wiederholen das Spiel. Und so habe ich es dann immer wieder wiederholt, das Spiel, bis ich es irgendwann durch hatte. Und ich habe das Spiel immer angelassen und hatte immer Schiss, dass meine Mutter reinkommt und immer die Konsole ausmacht irgendwann mal. Dann wäre meine ganze Date weg gewesen. Ich hätte dann gesagt, nein, meine Date ist weg. Aber Gott sei Dank ist es nicht passiert. Ich habe es durchgespielt und war total glücklich. Und der hat es ausgemacht, war alles verloren. Aber dann habe ich es auch ausgemacht, da war es mir egal. Ich habe es durchgespielt. Aber Driver 1 war so die Erfahrung für mich, weil, vor allem. Dann kam so, oh, das war nicht das letzte Level. Nein, das war, ohne Scheiß, Driver 1 hat mich voll weggehauen. Das war ein richtig geiles Spiel einfach. Ja, da kann ich nur zustimmen. Vor allem der Anfang, du musstest so solche Kackprüfungen machen, musst du 180-Grad-Drehung machen, im Slalom fahren, in diesen, in dieser Garage unten oder irgendwie so, was ist eine Tiefgarage. Nein, das war Driver 1. Das war noch Driver 1. Driver 2 hat es auch gehabt für mich. Ja, Driver 2 ist scheiße. Da können wir schon mal reinsprechen. Driver 2 war einfach nur scheiße. Habe ich nie gespielt. Aber Driver, muss man auch sagen, war quasi der Vorreiter von GTA. Vor allem Driver 2, weil Driver 2 konntest du zum ersten Mal mit deinem Charakter, der Charakter hieß Tenner, und da konntest du echt mit dem Charakter aussteigen und ein anderes Auto reingehen. Aber das sah richtig kacke aus. Und die Pistole, die der hatte, konnte man nicht benutzen. Das war der Scheiße. Das war vor allem. Eine Pistole gehabt, ja, ohne Scheiß. Aber man konnte die nicht benutzen. Kann es sein, dass Driver zum Beispiel Driver 2 beschissener aussah als Teil 1? Ja. Oder kam, und vor allem hat Driver 2 voll geruckelt. Und das voll hat dauernd. Boah, das Spiel war. Ich glaube, grafisch gehen die immer ein paar Schritte zurück. Driver 3 sah ja auch schlechter aus als Teil 1. Boah, Gott sei Dank, Micha, hast du nicht Driver 3 gesehen oder gespielt. Ey, das war echt. Gott sei Dank einfach, weil Driver 3 wurde später in GTA San Andreas parodiert. GTA San Andreas hat sich über Driver 3 lustig gemacht, dass Driver 3 so scheiße war. Das war extrem lustig. Das kann man sich auch auf diversen Internetseiten wie YouTube anschauen. Wie zum Beispiel ein Fahrzeug hängen bleibt, in so irgendwo im Stein oder so einem Bürgersteig bleibt es irgendwo hängen, in so eine Kante hängen und fährt nicht weiter. Und es ist quasi so eine Anspielung auf Driver 3, weil es war total verbuggt. Da waren auch die Fahrzeuge blieben überall hängen und so. Und GTA San Andreas hat sich auch viel lustig gemacht. Bei Driver 2 ist mir einmal ein richtig fetter Grafikfehler aufgefallen. Und zwar bei Driver 2 gibt es ja solche Brücken, ja, wo die Schiffe so durchfahren. Dann werden die Brücken werden ja richtig hochgefahren, 90 Grad Winkel. Und da bin ich einmal mal stumpf dagegen gefahren, weil mich Polizisten verfolgt haben. Ich habe irgendwie die Kontrolle verloren, bin da richtig frontal gegen gefahren. Das Auto ist irgendwie erstmal hochgefahren, fast 90 Grad hoch. Und die Bullen, die haben mich angeschoben, sind immer dagegen gefahren, gegen mein Heck. Und irgendwie sind die dann nachher kaputt gegangen und ich bin runtergeflogen. Und dann war ich plötzlich, als die Brücke ein bisschen runterging wieder, gefangen unter der Erde. Ich bin irgendwie, ihr müsst euch vorstellen, als ob ich untergetaucht wäre. Ja, aber... Die Autos waren oben und ich bin unter denen gefahren und dann haben die alle kaputt gemacht. Und ich konnte nicht mehr raus. Irgendwann nach zwei, drei Minuten kam ich irgendwie raus, aber das ganze Bild war total im Arsch. Ich müsste das komplette Spiel irgendwie nochmal von vorne machen. Ohne Scheiß, das hatte auch Driver 1, muss man gestehen, hatte genauso Kack-Bugs. Aber das war irgendwie so auch ein paar gute Bugs, weil ich glaube, einer der berühmtesten Bugs von Driver war einfach, wo du einfach mit volle Kanne gegen das Haus gefahren bist und oder dich noch ein Polizeiwagen, falls verfolgt wurdest, reingerammt hast in das Haus rein. Du warst quasi in der Hausgeometrie drinne und quasi, du weißt nicht, das war voll lustig. Alle Autos fahren gegen das Haus und du warst im Haus drinne, was eigentlich völlig unmöglich ist. Du warst im Haus drinne, war alles plötzlich durchsichtig außenrum und du konntest irgendwie nicht aus dem Haus raus und du hast quasi dich selber geschrottet oder so. Ey, gab schon sehr, sehr komische Bugs, aber ich muss gestehen. Ja, dann muss man sagen. Driver 1 war meiner Meinung nach extrem geil, Driver 2 nicht geil. Also Driver 2 war ich extrem enttäuscht. Ja, also bei Driver 1, was mir damals aufgefallen ist, im Gegensatz zu jetzt GTA, ja, da wurde man wegen jeden Scheiß verfolgt. Ne? Zum Beispiel, wenn du eine rote Ampel überfuhrst und der Polizist dich gesehen hat dabei, dann wurdest du automatisch verfolgt. Und das hat einfach nur Spaß gemacht, den Bullen irgendwie zu entkommen, weil das war einfach eine Innovation. Das gab es vorher nicht. So 3D und so. Vor allem 3D, eine große Stadt, muss man sagen. Und vor allen Dingen, die Autos gingen kaputt. Ja, ein Schadensmodell. Du konntest jedes scheiß Auto, Nebenverkehr oder fährst du rein, dann schleudert sich durch die Gegend. Das war einfach voll geil von den Soundgeräusche. Das cool war aber nur, es gab nur ein einziges Auto, du kannst dich aussteigen. Das war man musste immer, für eine Mission musste man immer ein Auto. Du hattest natürlich später verschiedene Levels gehabt. Ne? Aber ich muss sagen, verschiedene Fahrzeuge, aber man war immer ein Auto gebunden. Ich muss sagen, diese schwarze Karre, also diese Anfangskarre in der ersten Mission, ist sowieso die geilste. Ja, es war so ein dunkles Fahrzeug, sah aus wie so ein Ford Mustang. Richtig fett. Ich muss euch was gestehen, Jungs, also ich habe nie irgendwie eine Mission gespielt. Ich habe einfach Driver gespielt, weil es mir so Bock gemacht hat. Also freie Fahrt war schon. Freie Fahrt? Ja. Schon so rumgefahren. Ich habe einfach nur Bock gemacht, freie Fahrt zu machen. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Stundenlang immer nur so Demos oder so gespielt, weil am Ende, wir hatten das dann irgendwie nur eine Zeit lang, Arthur hat es dann die ganze Zeit gespielt und ich habe dann gar nicht gespielt und dann habe ich immer nur, irgendwann hatten wir so eine Demo und da habe ich nur die Demo davon gezockt und ich fand es einfach geil. Aber ich habe zu viel gehört. Ja, weil ich das später dann durchgezockt habe und dann habe ich das abgegeben und dann habe ich nur noch die Demo gehabt. Ich habe es aber sowieso durchgezockt, was soll's. Aber ich muss auch gestehen, Driver 1 war verdammt schwer vom Schwierigkeitsgrad her teilweise. Also ich meine jetzt auch nicht nur so freie Fahrtmission, auch so die Singleplayer-Mission, es gab ja kein Multiplayer, aber so Singleplayer, das war so schwer, vor allem man hatte oben diese Scheißzeit, du hattest quasi 3 Minuten Zeit von Punkt A nach B, du wurdest verfolgt, hast schweißnasse Hände, musst 3 Kurven sliden und dann verfolgen dich die Autos, sind so knapp dran, dann siehst du noch, wie deine Energieanzeige so immer höher wird und dass er nicht, so, nicht weggeht, sondern wird, ne? Irgendwann ist die rot und dann denkst du, oh fuck, du hast schweißnasse Hände. Du guckst auf die Zeit, auch noch 20 Sekunden. Dann guckst du so, okay, das sind noch ungefähr, muss abschätzen, 200 Meter. Das muss ich noch schaffen. Und dann im letzten Moment schaffst du es. Dann freust du dich voll. So, ja, ich hab's geschafft. Aber nach 1000 Anläufen vorher. Ohne Scheiß, Driver war eines der Beispiele. Ich glaube, das war das erste Spiel, muss ich echt gestehen, was mich von Anfang an bis Ende so gefesselt hat. Das war nur geil. Das war das erste PlayStation-Spiel, was mich wirklich von Anfang bis Ende richtig fett durchgezockt hat. Obwohl, da gab es noch andere. Obwohl ich noch viele andere Spiele hatte. Vor allem Crash Team Racing. Boah. Ja, aber okay, wenn wir schon Autorennspiele, dann. Ja, ich meine, Driver ist jetzt. Ja, Driver ist Action-Autorennspiel. Ich wollte immer was erzählen. Driver 2 muss ich auch noch sagen, gab es auch einen Multiplayer-Modus. Konnte man zu zweit, ein Splitscreen, hat noch mehr geruggelt, noch beschissener. Obwohl, ich glaube, das habe ich auch schon mal gespielt. Aber konnte nicht Auto sehen, war alles aus der Ego-Perspektive quasi. Man hat, wie bei Gran Turismo, kommen wir auch noch gleich. Konnte man eigentlich bei Driver 1 auch, wie bei Driver 2, die Szenen aufnehmen, beziehungsweise auf ja, ich glaube Replay, Replays waren da so, konnte ja, man genau. So, glaube ich mal. Ich konnte, glaube, die konnte man auch abspeichern. Ich habe mir immer, bei Driver 2 gab es San Francisco. San Francisco ist ja sehr hügelig da. Ja, okay. Ne? Und ich bin da richtig immer, habe mir immer richtig schön viel Platz gelassen. Über die Hügel genommen und dann richtig über die Hügel. Die Bullen, ich habe erstmal die Bullen dann irgendwie so auf mich scharf gemacht und die sind alle hinter mir hergeflogen. Und da habe ich mir diesen Replay-Modus angeschaut und die sind alle über mich hinweggeflogen oder auf mich gelandet und haben voll die Saltos gemacht, ne? Und Looping sah richtig geil aus. Und das habe ich mir immer gespeichert. Das war okay. Echt fett aus. Ich weiß nicht, war das jetzt Driver 2 oder 1? Ja, ich glaube, ich glaube in Driver 1 glaubst du das auch schon mal, so ein Videomodus. Ich glaube ich mal, ich weiß es, ich glaube, so, nur dass du Replays angucken konntest. Aber Driver 2 war es, glaube ich, mehr im Vordergrund, glaube ich mal, dass du in Videos mehr spielen konntest. Aber bei Driver 2 gab es so einige Viertel, die hatten so richtig hässliche Autos, so irgendwie. Ey, Oldtimer ist mäßig so einfach nur hässlich, finde ich. Ich weiß nicht. Driver 1 gelungener. Ja, vor allem, ich verstehe nicht, was die gemacht haben. Die haben sich, die ganzen Entwickler haben gesagt, boah, cool, wir können mit dem Charakter rausgehen und rumrennen. Die haben sich voll darauf konzentriert, aber nicht mehr so auf das Wesentliche, auf das Autofahren, so richtig coole Autofahren. Dass es flüssig läuft, dass es diese Verfolgungsjagden cool sind. Die haben sich alle nur auf dieses Scheiß raussteigen und so, haben das präsentiert und so. Ich weiß nicht, das kam mir ein bisschen so, das kam sehr unfertig auch. Ja. Ich glaube, wenn es mich täuscht, gab es, glaube ich, Driver 2, wurde zweimal rausgebracht. Einmal die Version wahrscheinlich, die du wahrscheinlich gespielt hast. Und später noch, also zwei Versionen. Ja, ich habe eine zweite CD-Version gehabt. Ja, so eine, auch eine, zweimal wurde es rausgebracht, weil ich glaube, die erste Version war sehr unfertig und die zweite war genauso scheiße. Auch sehr ruckelig und ich weiß nicht, die haben sich ein Bein gestellt und jeder hat gehofft, Driver ist gestorben. Und dann kam Driver 3. Und es ist noch weiter tiefer gefallen. Danach gab es ein paar bessere Driver-Spiele, nicht mehr auf PlayStation 1 alles und nur noch auf PlayStation 2. Die waren Driver nicht besser, war die waren schon geil. Nee, Driver 3 war auf PlayStation 2. Aber ich PC muss schon sagen, aber hier, die waren nicht nur besser, die waren schon um einiges geiler. Ja, aber war auch hoher Schwierigkeitsgrad. Jetzt muss ich auch noch gestehen, das könnte für dich interessant sein, ein neues Driver-Spiel kommt nächstes Jahr schon, für die Xbox 360 und die PlayStation 3. Ein neues Driver-Spiel, wollte ich mal sagen. Hab's angespielt und musste also auf der Gamescom und muss sagen, es war richtig cool. Ich habe sowieso alle auf der Gamescom da alle abgezogen. So ein Multiplayer-Rennen. Also, ja, er hat schon ein bisschen Background-Wissen. Er sagt, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Wurde auch jetzt nochmal verschoben. Qualitätsbesserung, ja. Dass das Spiel noch ein bisschen besser abgerundeter wird. Ich wünsche natürlich der Driver-Serie viel Glück, weil ich finde, Driver 1 war richtig geil, Driver 2 war schon schlechter, viel schlechter und Driver 3 war einfach nur eine Katastrophe und danach war es okay, aber nicht mehr super und ich hoffe mal, dass auf der 360 und auf der PS3 mal ein richtig geiles Driver jetzt wieder kommt. Also Anknüpf an die alten Zeiten mal. Das wäre richtig geil. Ich will nicht sowas wie, wenn ich schon mal sowas sehe, wie ein GTA-Spiel, ja. Weil die meisten Leute, also man muss heutzutage, ich muss wirklich gestehen, ich bin ein großer Red Dead Redemption-Fan, finde Red Dead Redemption viel besser als GTA 4 jemals sein wird. Weil Red Dead einfach nur der neue Maßstab ist in Sachen Open-World-Spiele, außer jetzt GTA Vice City. Vice City war geil. Ja, alle beste Spiele. Red Dead Redemption, ja, finde ich so, was neue aktuelle Open-World-Spiele geht, wo man rumfährt, einfach nur, das Spiel ist einfach nur genial. Ist einfach nur absolut das krasseste Game. So. Apropos Red Dead Redemption, weißt du, was ich heute im Laden gesehen habe? Ja, erzähl. Red Dead Redemption und irgendwie was mit Zombies. Undead Nightmare. Habt ihr schon gesehen, gespielt? Nee, noch nicht, aber möchte ich gerne. Ja, auf jeden Fall. Lieben gerne. Das ist so ein Add-on, quasi, wo man den Hauptcharakter aus Red Dead Redemption spielt, aber eine komplett neue Story mit Zombies, ja, und so. Das ist so richtig geil, da sehr gut geil. Soll das sein. Mal richtig fett, so mit Zombies in so einer Welt, das ist schon ohne Scheiß, mit den ganzen GTA, so eine Art GTA-Humor, das könnte auch richtig fett sein. Aber nicht. Schon Zombies so. Ja, Zombies, ja, so infizierte Monster. Resident Evil, solange wir nicht halt weinen und... Oder wir nennen es einfach ab jetzt immer Resident Weasel. Weil allgemein. Nein, wir kommen noch zum Thema mit dem Adventure rein. Aber jetzt müssen wir auch mit dem nächsten Horror, Survival-Horror kommen. Nein, genau. Was gab's noch? Outrun-Spiele. Was gab's noch? So bekannte Outrun-Spiele. Natürlich Gran Turismo. Okay, wenn wir schon Gran Turismo sind. Da kann ich nichts sagen schon mal. Ich muss gestehen, Gran Turismo. Du hast Gran Turismo nicht gespielt? Doch, ich habe Gran Turismo gespielt, aber ich muss sagen, ich habe niemals weiter gespielt als die ersten drei Lizenzen. Eins oder zwei? Fahrzeuglizenzen, ne? Zwei. Ja. Also ich habe zwei, die Lizenzen. Das die ersten drei Lizenzen habe ich schon drauf gegangen. Ich habe die auch noch natürlich auch alle in Gold geholt, muss ich wieder so sagen. Gran Turismo 1 oder 2? Ich hätte jetzt von 2. Eins habe ich so ein bisschen gekauft, aber nicht wirklich gespielt. Ich muss auch gestehen, ich bin auch erst mit Teil 2 warm geworden. Teil 1 ist mir auch im ferner Liefen, so habe ich das bemerkt, dass es das irgendwie so da ist. Ich habe einen Kollegen, so einen Christopher, und der hat gesagt, Gran Turismo voll das coole Outrun-Spiel. Und da habe ich mir gesagt, okay, Outrun-Spiel, aha, mit. Und da hat er gesagt, ja, kannst du echte Autos tunen? Ich so, tunen, echte Autos? Fährst du Rennen, voll geil, voll die geile Grafik. Und da habe ich mir gesagt, okay, ja, zeig mal und so. Fand ich schon sehr beeindruckend auf den ersten Blick. So, sah geil aus, hatte coole Musik so im Hintergrund. Ja, so düdelte von Karriere da. Von der Karrieremodus, genau, so ein bisschen. Sah alles ein bisschen stylischer, ein bisschen cooler aus, so als die anderen Outrun-Spiele. Multiplayer konntest du. Genau. Okay, mit seinem Bettessen, also der kann seine Memory Card anschließen, soweit ich weiß. Und damit seine Karren benutzen, okay. Dann auch. Ja. Das habe ich auch noch gespielt mit Auto. Das war cool. Ich glaube, Gran Turismo 1 hat vieles neu gemacht und vieles geil gemacht, einfach was bis heute erhalten ist, weil heute gerade vor nicht allzu langer Zeit Gran Turismo 5 rausgekommen ist, nach 5 Jahren Entwicklung für die PlayStation 3. Auf jeden Fall, Gran Turismo hat quasi hat alles eingeführt, was heutzutage gang und gäbe ist, würde ich sagen. So Tuning, Karrieremodus, noch ein Playstation. Dieser Tuning und Karrieremodus, war das auch bei Gran Turismo 1? Ja, plus Arcade-Modus. Man konnte zwei, Karrieremodus und Arcade-Modus, was später Gran Turismo 2 auf zwei CDs ausgeliefert wurde. Ein Karrieremodus und einmal ein Arcade-Modus. Beide wurden auf zwei Disc, also auf einer Disc war ein Arcade-Modus, wo du quasi einfach nur auf Spaß rumfahren konntest, ne? Ja. Ich glaube, alle Autos waren freigeschaltet oder eine Menge Autos? Einige Autos waren auf jeden Fall freigeschaltet. Zwei-Player-Modus war da und das konntest du zum Spaß rumfahren. Und der zweite CD war nur Karriere-Modus, wo du halt neu, auch Gran Turismo 2, muss man sagen, Rallye-Modus war neu. Das war, fand ich, auch nicht schlecht. Das war geil. Auf unbefestigte Straßen. ich weiß nicht, ob das schon im ersten Teil war, aber ich weiß es nicht, deswegen bestraft mich, wenn ihr das jetzt hört. Im zweiten Teil fiel mir auf jeden Fall dann diese 24 Stunden, nein, nicht 24 Stunden, aber auf jeden Fall diese Langzeitrennen auf. Diese Ausdauerrennen, wo du echt 2 Stunden fahren musstest oder 99 Runden oder so. Ich hab Arthur noch dabei beobachtet, das war so schlimm, wie der da immer saß. San Francisco konnte ich. Also ich weiß noch bei nicht mir. Nicht sowas wie San Francisco. Vor allem mit diesen arschlangsamen Autos, wie du gefahren bist. So durch die Kurven und dann sitzt du da so. Ja, A-Klasse. Und auch, das muss ich auch noch gestehen, ganz neu in Gran Turismo 2. Zum ersten Mal europäische Fahrzeuge waren drin. Mercedes, ich glaube Opel. Sonst im ersten Teil waren nur VW, das waren viele europäische, Audi. Viele europäische BMW. Und amerikanische Fahrzeuge. Mhm. Rough und was, so. Was im ersten Teil fast nur japanische Fahrzeuge, wie Toyota, Nissan und Suzuki und so weiter. Was es da zum Beispiel auch nicht gab, es gab zwar Ruf, aber kein Porsche. Das ist bis heute so. Selbst in Gran Turismo 5 habe ich gehört, soll es kein Porsche sein. Soll immer noch Rough. Rough ist auch eine Firma. Ist quasi, ich weiß nicht, ob das ein. Ich glaube, das ist auch. Gehört ja auch zu der VW-Gruppe ich, da. Ich muss jetzt. Die machen fettere Motoren für die Porsches. Ich glaube, unter dem Namen mussten die das, glaube ich, rausbringen, weil die Lizenz nicht für den Namen Porsche bekommen haben, glaube ich. Aber das ist voll unsinnig. Man hat ja dann. Obwohl ja früher, glaube ich, gehört ja Porsche ja nicht zu VW oder so. Oder keine Ahnung, ich weiß, kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber heutzutage, da muss das einfach sein. Die haben VW, da müssen die auch Porsche haben. Vor allem, wenn die Konkurrenz wie Microsoft Forza 3 jetzt hat auch Porsche. Ja, und wenn die das haben, dann frage ich mich, warum die das jetzt gerade gerade der große Titel Gran Turismo, was über 1000 Autos. Teil hat kein Porsche, hat auch noch Rough. Ich weiß nicht, fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ein kleines bisschen, muss man sagen. Oder die hielten einfach allem, nur daran fest, einfach nur. Ach hier, Nostalgie-Gründen. Ich glaube mal, Forza 3 fand es auch nicht schlecht, Micha, ne? Forza 4 wurde angekündigt. Kommt nächstes Jahr. Geil. Ja. Noch bessere Grafik, noch geiler. Ich freue mich. So, aber ich glaube, ich saß jetzt noch nicht so lange an Forza wie an Gran Turismo 2. Ich muss auch gestehen, Gran Turismo 2 war heftig. Ey, das war ein Spiel. Die Lizenzen, wie lange das gedauert hat, ne? Vor allem, das war so ein Spiel, du hast ein Rennen gemacht und du hast mich, also die anfänglichen Rennen waren eher relativ egal, hast immer deine Kohle geschäftet, aber später die Rennen hast du mal schon so richtig geil Konzeptfahrzeuge bekommen. Vor allem Fahrzeuge, die unverkäuflich sind, wo du einfach einen Laden durchsuchst, dann siehst du so, oh, den Wagen will ich haben, aber steht dann unverkäuflich. Dann dachtest du immer, wie kann ich den bekommen? Dann machst du einen bestimmten Rennen, dann bekommst du den. Und wenn du so ein Fahrzeug bekommen hast, boah, das war erst abgefreut, das war richtig geil. Alter, so. Vor allem, wenn man, wie ich gemacht habe, Ausdauerrennen, wo du ein richtig fettes Konzeptauto am Ende bekommen hast nach 2 Stunden Fahrt, hast dich richtig gefreut, guckst du so 705 PS, HP heißt jetzt, glaube ich, noch da, oder ja. PH oder so. Ey, du Scheiß, da hast du HP. Horsepower. Horsepower. Power. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, warum die PS nicht geschrieben haben, ist ja egal. Haben die, glaube ich, auch erst Gran Turismo 3 nachgebessert. Auf jeden Fall Gran Turismo 2, richtig geil. Da gab es auch. Muss man sagen. Ne? Es sah, viele meckern, weil es ein bisschen pixeliger aussah. Pixelig, das ist normal für PlayStation. Ja, aber guck mal, wenn man sich jetzt Teil 1 und Teil 2 anguckt, dann sieht das. Es sieht pixeliger, also Teil 2 sieht pixeliger aus als Teil 1, aber ich finde, Teil 2 hat deutlich hübschere Effekte als Teil. Es sieht besser aus einfach. Es sieht detailliert. Ganz ehrlich. Ja, die Autos müssen so gut aussehen. Ich muss mal kurz meinen Senf ablassen. Ich schaue über so hässliche Autos und dann nur richtig geile Bäume. Ich muss mal kurz meinen Senf ablassen zu Gran Turismo 5, weil mich ein bisschen. Wenn man sich heutzutage Gran Turismo 5 die Kritiken anguckt, viele sind enttäuscht von Gran Turismo 5, aber die Fans sind auch teilweise enttäuscht, aber trotzdem verkauft sich das Spiel sehr gut, weil es Gran Turismo ist, der Titel, ne? Und bei Gran Turismo 5 musste ich wirklich die Leute schlagen, weil die haben 5 Jahre Zeit gehabt, das Spiel richtig geil aussehen zu lassen, aber wenn die es nicht schaffen, 3D-Bäume ins Spiel reinzubringen, dann das ist schon ein bisschen... Immer noch nicht. Ne, Gran Turismo musst du anschauen, es sieht zwar auf den ersten Blick realistisch aus, aber wenn man... 2D-Pappmenschen gibt es auch. Ja, es gibt immer noch 2D-Pappmenschen. Und das Allerbeste ist an diesen 2D-Pappmenschen, die haben nur 2 in Bewegung. Ja, so. Weißt du, einmal Arm ausstrecken oder Arm hoch. Ja. Das hat sich kaum bei Gran Turismo verändert. Es gibt da zwar... So. Oben die Hand, rechts die Hand, genau. Oben die Hand. Es gibt sicherlich auch animierte Figuren da, einige, aber sonst muss man echt sagen, ich finde das ein bisschen, weiß ich nicht. Ein bisschen mager halt. Vor allem so, wenn man... Gran Turismo 4 und Gran Turismo 3, ich glaube, die hast du nicht gespielt, so richtig. Nee. Oder nur so ein bisschen vielleicht mal gesehen. Bei 2 hat meine Story geändert. auf jeden Fall, wenn man da noch anguckt, da hat sich jeder beschwert, so, ja, das soll ja so Real Driving Simulator stand da immer. Und wenn man da schon nicht mal schwarze Spuren machen kann, also wenn man Bremsspuren, man konnte nicht mal in Teil 4 das machen. Konnte man sich da wenigstens überschlagen? Nein. Das habe ich zum Beispiel bei also im 5, ich glaube im 5 kannst du nicht überschlagen, aber da selbst im 5 gibt es nicht mal das richtige Schadensmodell. Ich wollte gerade sagen, kein Schadenmodus und keine richtigen Crash möglich. Vor allem bei Gran Turismo 2, wo du immer an die, das haben wir auch mal so ein beliebter Trick, weißt du, man fährt schon mal schnell, da ist eine Kurve, da knallt man immer gegen die Autos, so bam, und dann nimmst du die quasi als Leitplanke und fährst an die Kurve. Das habe ich auch gemacht. Ich habe immer ein minderwertiges Auto gehabt, ja. Die anderen waren viel besser als ich. Die konnten bestimmt 20 km/h schneller fahren als ich und konnten natürlich auch besser fahren. Und dann habe ich einfach gewartet, bis die in der Kurve abbremsen. Ich kam mit Topspeed angerast und habe die dann aus der Kurve geschmissen. Das war richtig geil. Und da war ich ganz vorne. Vorher hat immer dieser Plopp geschmissen. Bum, bum. So ein Bum. Das Einzige, was dir passieren konnte, ist, dass du ins Gras fällst. Und toll, wenn nicht. No. Und einmal bin ich mit einem Wiegalt Vector gefahren, ja. Und das war so ein Dunloop, wie nennt sich diese riesige... Ja, so Ovalrennen, so quasi, ja, so was ähnliches. So. Einfach so ein Highspeed-Rennen. Ja, so NASCAR-Racing-mäßig. Ja. Und das, was mich da einmal richtig enttäuscht hat, also ich bin einmal voll gegen die Wand gefahren. Und ohne Scheiß, das waren bestimmt 100 Umdrehungen, die ich da gemacht habe. Richtig, ja, wirklich 100 Umdrehungen. Ich dachte, wann überschlägt er sich endlich? Ne? Ich so, der dreht sich tausendmal, dreht sich. Fängt dann an zu fliegen. Ne? Passiert so. Nichts. Ich so voll die Verarsche. Nicht mal einen einzigen, also dass ich die einmal überschlagen hat. Das hat mich ein bisschen enttäuscht damals, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das war bis heute. Also Gran Turismo 5 hat zum ersten Mal Schadensmodell und selbst Gran Turismo 5 hat kein gutes Schadensmodell. Ja. Wenn man auch, muss ich wiederum ansprechen, die Konkurrenz von Microsoft Forza anschaut, die haben Schadensmodell. Auch nicht das krasseste Schadensmodell. Ja, man kann sogar aufstellen, wenn man es möchte. Aber es hat Schadensmodell. Es fliegen sogar einige Teile ab und man kann sogar Überschläge machen. Aber wenn Gran Turismo 5 bis heute das nicht mal richtig drauf hat, man sicherlich, man vor allem bei 5 muss man meckern, das wirst du definitiv mal spielen, Micha, weil du hast eine PlayStation 3 und glaubst, du wirst mal Gran Turismo bestimmt immer mal spielen wollen. Ja. Und ich muss sagen, die haben das so eingeführt bei Gran Turismo 5, dass du auch so Ränge hast, du fängst mit Rang 1 an, dann gehst du Level up, dann gehst du immer höher, ne? Und je höher dein Rang ist, desto krasser wird dein Schadensmodell. Hallo? Quasi in den ersten 20 Rängen hast du quasi kein Schadensmodell. Wie doof ist das denn bei Gran Turismo 5? Wie doof ist das gelöst? Und selbst auf den höchsten Stufe, wenn du da nicht mal richtig krass abfallende Teile oder so hast, ey, das ist, weiß nicht, ich verstehe das nicht. Ich finde das zwar löblich, dass da 1000 Autos ist, aber wenn nur 200 Autos davon Cockpit haben, Cockpit-Perspektive. Okay, 1000 Autos löblich, also ich fand das sowieso eine 1000 Autos Arsch, löblich, ey. Ich meine 1000 Autos löblich, aber nur 200 Autos haben eine Cockpit-Perspektive. Und weiß nicht, das ist irgendwie wie, auch... Nicht jedes Auto, ne. Nein, es gibt nur 200 Autos, das sind Premium-Fahrzeuge, die sehen richtig geil aus von der Grafik, die sehen richtig fett aus. Die kannst auch richtig Cockpit-Perspektive wie bei Forza und Cockpit fahren und so, aber die anderen hier, 800 Autos kannst du nicht benutzen. Die fährst du ganz normal. Die anderen 800 Autos sind sowieso das Beste. Hey, da ist ein Nissan Skyline GTR, Nissan Skyline GTR V-Spec, Nissan Skyline GTR V-Spec 98, Edition 99, 2. 2000, 2001, 2002. Das sind die 800 anderen Autos. Ja, das sind und vor allem, ich habe mal die Bilder verglichen, echt, man muss wirklich gestehen, diese anderen 800 Fahrzeuge, die sehen aus wie PlayStation 2 Grafik, nur hochauflösend, nur in HD. Wenn du die daneben, neben den Premium-Fahrzeugen stellst, die sehen echt schlecht aus. Das sieht ja noch schlecht aus. Also das ist schon, man muss nicht 1000 Autos reinpacken. Man hätte sich wie bei Forza 400 Autos beschränken müssen und die Autos sehen cool aus bei Forza. Ja. Und einfach, weiß nicht, das müsste reichen. Man muss nicht so viel. Das ist einfach nur alles für Leute gemacht, die ein bestimmtes Klischee haben möchten. Die wollen einfach nur geile Autos fahren. Zum Beispiel ein Audi R8 oder so. Deswegen, ja, aber solche Autos müssen einfach nur geil aussehen und wie so ein Fiat Punto, das fährt eh kein Schwein, deswegen wird das nicht aufgemacht. Ja, aber komm, fertig gemacht. Also. Ja, aber zum Beispiel, wenn man bei Gran Turismo 5 heutzutage dann guckt, dann siehst du mehr heute, man merkt es, viele Leute meckern auch, ich muss auch jetzt hier sagen, ich habe es nicht gespielt, ich habe es jetzt nur gesehen und ich habe es jetzt nicht gespielt und ich muss auch sagen, dass ich das, was ich gesehen habe, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Trotzdem werde ich es mir besorgen und spielen. Weil ich Gran Turismo einfach irgendwie... Weißt du, Gran Turismo gehört zur PlayStation. Und ich finde, jeder PlayStation-Besitzer muss Gran Turismo haben. Aber hattest du 3 und 4? Ich hatte 3, hatte ich nicht. Aber ich habe es auch gespielt. Aber Teil 4 hatte ich. Teil 4 habe ich jetzt auch sehr lang, sehr, sehr lang gespielt. Aber jeder hatte mal Gran Turismo. Und was fandest du besser jetzt einfach vom Spielspaß her, 2 oder 4? Gestehen 2. Ich weiß nicht, 2 war einfach, weiß nicht, da war für mich alles ein bisschen runder. Ja, das ist einfach alles neu, fand ich. Ja, das, damals. Ich glaube, vieles war einfach, wenn man auch, das muss man auch, Sony, dafür liebe ich die PlayStation, Sony hat vieles durch die 3D-Grafik auch vieles Neues eingeführt. Also durch die Grafik. Also vieles, dort ist vieles Neues erstanden, viele geile neue Genre vor allem, wo wir gleich noch hinkommen zu einem richtig geilen Genre, ja, Survival-Horror-Genre. Micha wird sich, da werden die Augen bei Micha rund sein. Ich will mir die Finger ablecken. Ja, genüsslich das Mikro ablecken. Dann sauber läuft den runter. Bis wir da hinkommen, möchte ich noch mal kurz Gran Turismo 2 gleich noch abschließen. Ja, warte mal. Bevor es abschließt, was ich noch mal hervorheben möchte, ist dieser Karrieremodus, dass man Geld sammeln kann und sich geile Autos kaufen kann, dass man sich erstmal, dass man mit 10.000 Credits anfängt, war noch 10.000, soweit ich weiß, ne? Mhm, ja. Aber davor, das vergisst du, Fahrschule gab's ja, natürlich. Erstmal genau. Das wurde 10.000 zur Verfügung gestellt, wenn du ein paar Lizenzen gemacht hast. Man musste fair sagen, man musste nicht alle Lizenzen machen. Nur ja, bestimmte, glaube ich. Bestimmte, ABC und dann gab's noch International A und International B, glaube ich. Ja, das musste man. Ja, aber für späteren schon. Ja, aber erstmal zu Beginn muss man nur ein paar machen. Einer der berühmtesten, ja, glaube ich mal. Ja, zu jedem gehörten noch schon 10 Rennen oder so, zu jeder Lizenz, 10 oder 12 Rennen oder so. Ja, aber diese Lizenzen, boah, manchmal hat mich das so angepisst. So, wenn du einmal übers Gras gefahren bist, död. Negativ. Nochmal. Fehlgeschlagen. Ja, fehlgeschlagen nochmal. Das erste, noch mal, war, ne? die erste Lizenz war sowieso, das kennt jeder und das war auch wirklich das... Dämlich, das könnte jedes kleine Kind machen. Fahr, fahr, fahr und dann Und dann stehen bleiben. Und dann stehen bleiben an der Ziellinie, ja, kurz so. Aber richtig perfekt abbremsen. Da gab es zwei Formen. Einmal mit schnellerem, also langsamem Fahrzeug losfahren und dann vor der Ziellinie abbremsen. Und danach mit schnellerem Fahrzeug fahren und dann abbremsen. Aber die Lizenzen, ne, die haben sich, glaube ich, doch nur unterschieden zwischen verschiedenen Autotypen. Verschiedene Autotypen. Also immer meistens zweimal die gleiche Disziplin, nur dann einmal ein langsames Auto und ein schnelleres Fahrzeug, sodass du halt dieses Gefühl hast. Da muss man auch gestehen, sicherlich kann man Gran Turismo 2 nicht heute sagen, dass es realistisch ist, ne? Aber ich weiß nicht, für damals wurde das schon angesprochen, also wurde gesagt haben, ja, Gran Turismo, realistisches Autofahren. Ich weiß nicht, so ein bisschen, es hat sicherlich heute nicht mehr so realistisch, aber für mich da war es damals schon eine Revolution, hingegen zum Mario Kart Spiel. Ja, wenn man Mario Kart sieht. Mario Kart ist extra fiktiv gemacht, das weiß auch hier. Ja, aber. Oder zum Beispiel, jetzt zum Beispiel ein Ridge Racer Spiel oder jetzt andere diverse Autorennspiele auf dem N64, zum Beispiel Lamborghini, falls du es noch kennst. Oder nee, so Lamborghini habe ich sogar. Ja, die fahren sich bis heute nicht so wie Gran Turismo. Gran Turismo hatte richtig, wie man heute sagt, Tiefgang. Man konnte sich richtig da hinein reinversetzen in das Spiel. Das war einfach nur richtig motivierend auch, vor allem. Die Disziplin, die Cups und so. Und so, ne? Mit dem Fahren. Ja, man musste sich richtig reinhängen. Man durfte nicht einfach fahren, oh, ich drifte mal kurz in die Kurve. Das funktioniert. Man muss richtig abbremsen, ja. Kurz abbremsen und dann rammt man einen kurzen Gegner und dann, ja, in die Planke und dann fährt man. Nicht die Gegner vergessen zu rammen. Ja, nicht die Gegner vergessen zu rammen. Na, aber ich sag mal so, man hat schon ziemlich versucht, ziemlich sauber zu fahren auch. Ja. Nicht immer so scheiße zu fahren, weil man hat auch gesehen, dass das. Vor allem, wenn du einen Führung hast, kannst du nicht mehr andere Leute hinten reinfahren. Ich weiß noch, ich habe mir erstmal einen Honda gekauft. Ich glaube, das war ein Honda Civic. Und dann habe ich mir ganz viel Geld gespart. Da habe ich mir einen Lotus Elise gekauft. Und dann habe ich mit dem Lotus Elise ein paar Rennen gewonnen und habe mir dann Vigard Vector gekauft. Und dann stand mir die ganze Gran Turismo Welt offen. Weil da konnte ich Rennen machen, da habe ich immer 50.000 gewonnen, 50.000 Credits. Und dann habe ich mir irgendwann den fettesten Wagen dort gekauft. Das war nämlich der. So ein roter Escudo? Suzuki? Escudo Pikes Peak. Pikes Peak, ja. Ja, war der konnte Suzuki? 400 km/h. Das war Suzuki, ne? Suzuki, ja. Mit über 1000, war nicht über 1000 oder 900? Das war aber auch ein Rallye-Car, war das ja, ne? Ja, so ein Rallye-Fahrzeug. Da ging ich ab wie Schmitzkatz. Ja. Vor allem, es gab noch ein Formmodell davon. Vor allem, mit dem Auto konnte ich nur Arthur besiegen. Wenn er mit einem Nissan Skyline ankam oder so, dann konnte ich nicht. Aber, nein, der fährt doch ein bisschen schnell. Aber ihr Kack. Man könnte sogar 1000 Meter Vorsprung lassen, wenn man gegeneinander gespielt hat. Ja, ich weiß. Und Arthur hat mich trotzdem abgezogen. Aber ihr Kackboons, wie die meisten Gran Turismo Cracks wissen, genau wie ich Crack bin, es gab HP-Zahl ein schnelleres Fahrzeug. Also zumindest was PS angeht, aber war nicht schneller. Das war so eine Art NASCAR-Fahrzeug. Das war so ein NASCAR-Fahrzeug. Das hatte man aber nur bekommen, wenn man Ausdauerrennen gemacht hat. Da hab ich mir einen Ast abgefreut, wie viel PS das hat. Über 1100 noch was oder so oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr. Das war von PS-Anzahl richtig hoch, habe ich ausgewählt, dann bin ich gefahren, das kriegte nur 300 hin. Ja, das war so ein Begrenzer war da drin. Das war auch nervig. Ich hatte ein paar Fahrzeuge, die habe ich dann getuned, da hatte so ein scheiß Begrenzer drin, genau, wo du plötzlich die KMH-Anzahl immer zurückgeht. Du musst einfach die Gänge anders einstellen. Du kannst echt die Gänge tiefer stellen, dass sie höher drehen. Und vor allem durfte man eine Sache irgendwie nicht tunen, das war irgendwie Hubraumvergrößerung, irgend sowas komisches. Weil man du darfst kein Differential oder sowas. Ja, Getriebe darfst Differential das durfte man machen, weil dann hat er immer Schwungscheiben und so. Ja, nein, nicht Schwungscheiben. Wenn du ein Differentialgetriebe genommen hast, dann hat er die Gänge ziemlich schnell durchgehauen. Dass du und zwar für kurze, also für wendige Strecken ziemlich schnell auf hohe Geschwindigkeit kommst. Das war der Vorteil. Aber wenn du auf Langstrecken, auf so Strecken, die lange gerade haben, ja, da hast du keine Chance gegen so ein Auto wie Pikes Peak. Ja, Pikes Peak war sowieso das schnellste Auto, also hatte keiner eine Chance. Ob Gran Turismo 1, weiß jemand von euch? Ja, da war es ein Nissan Skyline. War der schnellste Wagen. Auto bis heute noch. Ja. Gran Turismo 1 hatte auch, glaube ich, 900 noch was PS oder noch mehr? Oder über 1000 noch was? Oder so, oder Nissan Skyline, geiles Auto. Aber falls ihr das hört, Jungs und Mädels, ja, holt euch ein Pikes Peak. Der geht euch 20% bei den ganzen unbefestigten Straßen, weil da gibt es keine HP-Begrenzung. Wirklich so, ich habe mir sofort 20% geholt, weil ich habe fast alle unbefestigten Straßenrennen konnte man mit diesem Wagen machen. Ja? Und so da gab es keine Begrenzung oder so? Teilweise nicht, nein. Deswegen konntest du mit diesem 1000 PS Auto fahren gegen 100 PS Auto, ist das so geil. Dann so wartest du ja, vor allem später, ne? So. Ja, so vor allem später. Es gab da zwar einige Cups, da muss man, zum Beispiel, wenn es ja, die bestimmte kleine Fahrzeuge wie kompakt oder so, musst du es halt begrenzen, dass es nicht ja. so schnell ist, aber sonst, die ohne Begrenzung, Alter, hast du immer sofort den Suzuki genommen, da hast du damit so abgezogen. Das war einfach nur geil. Ja, das war damals auch bei Gran Turismo so cool. Da könntest du, da müsstest du selbst nachdenken, wie viel PS darf ich jetzt noch haben, um ein Rennen, ein bestimmtes Rennen noch ausführen zu können. Ja, vor allem, habt ihr das auch schon mal gemacht, das Fahrzeug so getunt, dass es perfekt an die PS-Anzahl hat, die zugelassen wurde. Ja, hab ich. Das war so geil, da hatte ich so perfekt die Zahl. Aber ich muss gestehen, Gran Turismo war ab und zu auch sehr unfair vom Schwierigkeitsgrad her. Ich hatte ab und zu die perfekte Anzahl, aber die Fahrzeuge waren ab und zu ein bisschen schneller. Ja, kann das sein? Ja. Das hat mich bis Gran Turismo Prolog, also Gran Turismo 5 Prolog, mal so ein kleiner Background-Wissen hier an den Tag zu legen. Die meisten Leute wissen das vielleicht auch nicht, dass als Gran Turismo 4 rausgekommen ist, kam nämlich ein Vorgänger, Gran Turismo 4 Prolog. Nachdem Gran Turismo Prolog rausgekommen ist, Gran Turismo 4 Prolog, kam erst das richtige Spiel Gran Turismo 4 raus. Und das ist bei Gran Turismo 5 genauso gewesen. Bevor Gran Turismo 5 rausgekommen ist, kam 2 Jahre vorher Gran Turismo 5 Prolog raus. Quasi wie so eine Art Vorfassung. So eine halbfertige Fassung. Man hatte dann eine Auswahl von 80 Autos und vielleicht 6-7 Strecken angeboten für 60 Euro oder so. Und man muss bis heute gestehen, dass es heute so geblieben ist. Halt mit den ganzen Sachen. Na, wollte ich nur sagen. Ja, ich denke mal, wenn keiner hier noch was zu sagen hat. So, Leute. Das war der erste Part unseres Gaming Mania Podcasts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also, uns hat er gefallen. Und der zweite Part kommt demnächst. Und ja, stay tuned, dann werdet ihr auch nichts verpassen.